Eltern brutaler und sehen besser aus. Aus dem Weg, fette Sau. Farid schlägt feste drauf. Fickt die 10 besten Frauen, eine bläst jetzt ums Auf. BMW, Rap is out. JBG, Gangster Sound. Du fragst dich, warum deine Bitch beim Sex eingeschlafen ist. Schaust runter und siehst, dein Dick ist nicht breiter als ein Stift. Euroscheine hast du nicht hier. Denn das letzte Mal, dass du flüssig warst, da wurde deine Mal gefickt. Mich dissen Jungs, die ein Kriege in der Schufa haben. Mit der U-Bahn fahren, ohne Zugfahrkarten. Jungs, die am Kudamm schlafen, Anna. Und in Schwimmbäder einbrechen, um wenigstens im Pool zu baden. Hier kommt Rappo Summer, mein Dresscode Knaller. Ich grüße Haftbefehl massiv, Macho Egg und Summer. Musste durch Ghettos ballern. Was hast du da besonders gemacht? Und hab auf den Straßen mehr gerissen als ein Presslufthammer. Ey du Schlampe, jetzt mal besser den Rang. Wie Teller, Escher, Boss und Banger, das ist Rapper Genozid. Ey, wenn die bitterbösen Ticker Größenstricher töten kommen, gibt es Klick, Bang, Bang und du liegst. Ey du Schlampe, jetzt mal besser den Rang. Wie Teller, Escher, Boss und Banger, das ist Rapper Genozid. Ey, wenn die bitterbösen Ticker Größenstricher töten kommen, gibt es Klick, Bang, Bang und du liegst. Ey yo, ich schlage paar Glitzer-Sweater, tragende Hipster-Rapper, das kommt durchaus vor wie in Italien Pizza-Bäcker. Zweiter Teil, wir bumsen munter die Mitarbeiter. Guck wie ich auf deine Kumpels stumpf mit dem Knüppel einschlag. Die Jungs sind nur Krüppel kleiner, diese Lumpen trage den Hundel und einem dunklen Halb verhungert unter dem Brückenpfeiler. Da kommt der spendable Boss, schenkt ihnen 5 Zigaretten. Dabei könnte er ihr Leben mit nem 5 Zigaretten. Und deine Jungs machen Dickpatte. Ja, wenn sie bei Kunden am Tuntenstrich nachts mit Hundeblick Dicks hatten. Die unterbelichteten Hunde werden zu Runde gerichtet per Stichwaffen. Bitch, was denn? Ich komm mit Armen im Umfang von Schiffsmasten. Ey, und guck mal, ich leb sparsam jetzt. Check meinen Kamin, ich hab das Brennholz seit Jahren ersetzt durch Fanpost von KKS. Und ja, ich hab mein Benz verschenkt. Denn es kommt nicht auf das Auto an, das du fährst, sondern auf den Arm, der aus dem Fenster hängt. Ey, du Schlampe, hältst mal besser den Rand. Wie Teller, Becher, Boss und Banger, das ist Rapper Genozid. Ey, wenn die bitterbösen Ticker Größenstricher töten kommen, geht es Klick, Bang, Bang und du liegst. Ey, du Schlampe, hältst mal besser den Rand. Wie Teller, Becher, Boss und Banger, das ist Rapper Genozid. Ey, wenn die bitterbösen Ticker Größenstricher töten kommen, geht es Klick, Bang, Bang und du liegst. Jahrelang ballerte ich rum mit der AK und traf auf den Falschen wie Bitches, die mich daten. Du fickst Bonus-Stars für ganz viel Geld. Schön. Doch dein Kopf verbleibt kahl. Wie? Wie der Vorname von Lagerfeld. Mordklagen für Farid Bang, Porsche oder schwarzer Benz. Ich komme mit Dennis und wir aufhalten dein ganzes Camp. Und du musst dann im Krankenhaus liegen, während ich mit deinen Kindern unterm Tannenbaum spiele. Sieh, ich streck das Gras mit Wellensittich-Futter und vercheckst ein paar. Er steckt brav in seinen Hello Kitty-Rucksack. Dann geb ich ihm paar Schellen, bis der Lutscher Medellen im Face hat als die Schenkel seiner Zellulitis-Mutter. Boss und Banger, wir dealen an französische Playmates in getönten Coupés auf der Königsallee Schnee. Ich sag zu Adriana Lima, putz die Wohnung, geh was kochen und mach hier nicht ein auf kleine Brasilianer-Diva. Ey, du Schlampe, hältst mal besser den Rand. Wie Teller, Becher, Boss und Banger, das ist Rapper-Genozid. Ey, wenn die bitterbösen Ticker Größenstricher töten kommen, geht es Klick, Bang, Bang und du liegst. Ey, du Schlampe, hältst mal besser den Rand. Wie Teller, Becher, Boss und Banger, das ist Rapper-Genozid. Ey, wenn die bitterbösen Ticker Größenstricher töten kommen, geht es Klick, Bang, Bang und du liegst.